Hallo liebes Reidinger-Team, hier ist der Christian, der Oboman vom Umwomukum-Podcast. Ja, der Micha hat in der letzten Folge euch ein bisschen herausgefordert mit der Aussprache einer bestimmten französischen Stadt, deren Aussprache ich mich jetzt nach all dem auch nicht traue, hier zum Besten zu geben. Und er hat auch erklärt, dass sich bald auflösen wird, was dahinter steht. Dahinter stehen Micha und ich. Wir nehmen nämlich derzeit Texte auf für ein Bühnenprojekt, für eine Schulmusikaufführung oder für viele Schulmusikaufführungen. Da sind Texte einzusprechen, die dann vor Ort abgespielt werden. Und Micha spielt da einen gewissen Part und ihn hat es dann eben getroffen, diese Stadt entsprechend auszusprechen. Und wenn man sowas also wirklich konserviert und immer wieder öffentlich abspielt, dann möchte man doch versuchen, möglichst nah heranzukommen. Und während wir beide also da sehr konzentriert und ja, ich würde sagen, professionell versucht haben, daran zu arbeiten, kam dann auch noch die fixe Idee, weil er gesagt hat, Mensch, heute Abend ist Reidinger. Und dann hatten wir irgendwie gesagt, Mensch, da versuchen wir doch mal, was die anderen da so an Ausspracheversionen zu bieten haben. Und haben also versucht, euch ein bisschen herauszufordern und vielleicht auch auf den Leim zu führen. Das hat dann entsprechend nicht funktioniert, denn ihr seid Profi genug, habt euch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Chapeau, gut gelungen, habt nicht versucht, irgendwelche falschen Aussprachen loszuwerden. Stattdessen hat der Kai ruckzuck, zack, zack, zack, im Internet recherchiert. Da gibt's Aussprache-Abspiel-Versionen der verschiedensten Art. Toll reagiert, also wirklich Kompliment. Ihr seid uns nicht auf den Leim gegangen. Es sollte ja auch jetzt nicht irgendwie, wollten euch da nicht völlig bloßstellen. Wollten einfach mal gucken, ob das irgendwie nett und lustig werden könnte. Ich finde, es ist toll geworden. Danke fürs Mitmachen, danke fürs Verständnis und das war also die Auflösung zu dieser Aktion mit Micha und mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.